bestraft, soll dir verwegnen schar, dich herrlicher, ich meinen Freund und Meister, mit frecher Hand ergreifen. O, lass dein Schwert in seiner Scheide ruhn, wenn es der Wille meines